herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Nerd Nerd Nerd, dem discordianischen Comic-Podcast. Ja, das ist hier mal wieder eine Nerd Nerd Nerd Solo-Folge und dabei wird es wohl erstmal auch bleiben. Ich habe beschlossen, das jetzt ungefähr auch in so einer Art, ja, 2 bis 3 Wochen Rhythmus auch zu machen, wann immer mal was ansteht. Ich bin mal gespannt, wie sich dieses Projekt dann auch demnächst mal weiterentwickelt, aber darüber rede ich dann nochmal am Ende der Sendung. Ich fange mal an mit meinen Themen heute, und zwar geht's heute um Supermans neue Kräfte, dann rede ich nachher noch über die Eagle Moss Collection, die jetzt seit Anfang Januar erscheint, also so eine Art DC-Comic-Sammlung. Dann rede ich einen ganz kurzen Moment über Convergence, also so ausführlich wie über Marvels Secret Wars wird das wohl nicht ausfallen. Und ich gebe noch eine Preview zum Gratis-Comic-Tag und zum Free-Comic-Book-Day in diesem Jahr. Genau, das ist so die Sendung, die heute stattfindet. Dann fangen wir mal an mit dem ersten Thema. Und zwar geht es darum, dass jetzt in der, ich glaube in der Januar-Ausgabe, Superman eine neue Kraft bekommen hat. Und zwar ist das der sogenannte, oh Gott, Super Flare, Solar Flare, Super Flare, Super, Super, Super Flare. Und Geoff Johns hat in einem Interview mit Tiffany Smith in DC All Access ganz stolz behauptet, das sei die erste neue Superkraft, die Superman bekommen hätte in Jahrzehnten, und das wäre ganz toll, und der hat sich also wirklich selber da sein Ei gekrault, so wie Geoff Johns das am allerbesten kann. Und ich habe kurz, weiß ich nicht, so 5 Sekunden drüber nachgedacht und wirklich so gedacht, ja scheiße, Geoff Johns, du erzählst halt wieder gerade totalen Bullshit, weil Superman alle Nase lang irgendwelche neuen Fähigkeiten bekommt und auch in der 052 immer mal wieder neue Kräfte spendiert bekommen hat. So neu ist diese Kraft halt auch nicht, weil Geoff Johns erklärt diese Kraft, also sie heißt Super Flare. Und in diesem Action Comics Heft Nummer 38 versucht Batman eben dann auch rauszufinden, wie sich diese Kraft halt eben äußert. Also es ist so, dass er dass Superman dann die komplette gespeicherte Sonnenenergie auf einmal ausgibt, und so wie er eben also tatsächlich auch seinen Hitzestrahl durch die Augen abgibt, das ist eben auch eine Abgabe seiner gespeicherten Sonnenenergie. Das Ganze ist ein alter Hut. Wenn man sich den Tod von Superman anguckt, die Comicserie aus den 90er Jahren, 93, 94 lief die ja über die Bühne, da hast du nämlich genau diesen Effekt. Im Kampf gegen Doomsday siehst du, wie sich der Himmel bewölkt, und Superman wird also von Sekunde zu Sekunde schwächer, einfach weil er seine ganze Kraft aufbraucht. Und in der Romanbearbeitung, die, ich glaube, von, da muss ich eben mein Regal gucken, ich glaube Goldmann oder sowas, Anfang der 90er Jahre eben auch auf Deutsch erschien, ist da, glaube ich, Professor Hamilton, der mit Superman spricht und auch ihm halt auch sagt, ja, ich habe das hier mal untersucht, und du hast in deinem Körper die Sonnenenergie gespeichert und so weiter und so fort. Und in dieser Comicserie siehst du eben, dass Superman im Kampf gegen Doomsday seine komplette Energie aufbraucht und durch fehlende Sonneneinstrahlung eben tatsächlich keine neue Energie bekommen kann. So, die Idee hinzugehen und zu sagen, okay, Superman kann diese gespeicherte Sonnenenergie auf einmal freisetzen, das mag neu sein. Das Ganze ist aber ehrlich gesagt eher sowas wie eine, weiß ich nicht, also mich hat das schon sehr auch an weiß ich nicht, Super Saiyan Son Goku erinnert. Und das ist total hohl irgendwie. Also die Idee selber ist nicht neu, diese Kräfte zu benutzen. Und was Geoff Johns dann auch sagte, war, ja, und dann passiert was, was vorher noch nie da gewesen ist in Superman. Er hat ja alle seine Kräfte verbraucht, und jetzt wird er für 24 Stunden zum Menschen. Und ich habe gedacht, ja, toll, das ist genau, das hat noch nie vor dir jemand erzählt, nie. Also du bist der Erste, der erzählt hat, dass Superman für seine Kräfte mal für 24 Stunden verliert, oder vielleicht auch mal ganz verliert. Also das haben Autoren eben vorher auch schon erzählt, vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube so 2010 oder sowas war es eben Strolunski, J. Michael Straczynski, der eben in Superman Earth One genau das erzählt hat, ich glaube im zweiten Band, wo Superman gegen den Parasite kämpft, der saugt ihm die ganzen Kräfte ab, und Superman ist danach eben tatsächlich für eine gewisse Zeit Mensch und kann dann sogar Sex haben. Das ist also eine Sache, das wurde vorher erzählt. Dann auch so zu dem Thema, dass Superman eben schon wie sagte Geoff Johns, seit Decades, also seit Jahrzehnten keine neuen Kräfte mehr bekommen hat. Es gibt, ich glaube, das ist ein Heft von Grant Morrison. Dort treffen sich Batman und Superman und Batman gibt Superman einen USB-Stick und Superman guckt auf diesen USB-Stick drauf und kann dessen Inhalt lesen. Und Batman sagt dann auch relativ verwirrt zu ihm, wie, du kannst das jetzt auslesen? Und Superman sagt, ja, offensichtlich kann ich das und war ganz überrascht davon. So, und das sind halt auch so Anspielungen eben auf die Zeit, wo Superman oder Superboy, auch gerade Superboy, eben alle Nase lang mal eine neue Superkraft bekommen hat. Finde ich ein bisschen bescheuert, dass Geoff Johns sich jetzt da hinstellt und sagt, boah, jetzt hat er diesen Solar Flare und das wird also jetzt, oder Super Flare. Und das wird die Figur jetzt für immer verändern. Ehrlich gesagt hatte ich also schon Bedenken. Der hat auch, glaube ich, jetzt ein neues Kostüm gekriegt, was also nochmal leicht angepasst worden ist, einfach um ihn selber bei dieser Attacke nochmal besser zu schützen. Oder weil sein altes Kostüm kaputt gegangen ist. Ich habe keine Ahnung, ich habe das Heft auch nicht wirklich gelesen, davon mal abgesehen. Das ist, also Superman geht ja in der New 52 auch komplett an mir vorbei. Ich finde also die Superman-Solo-Serien alle kacke. Das ist leider wirklich so. Und dementsprechend, also Superman hat mich noch schon lange nicht mehr so wenig interessiert, wie es das derzeit in der New 52 tatsächlich tut. Und wie gesagt, Geoff Johns, tut mir leid, Kollege, das ist alter Hut. Das ist also wirklich, also war noch lange, schon lange nicht mehr so underwhelmed, sagt man, glaube ich, dann im Allgemeinen. Ich war schon lange nicht mehr so underwhelmed von irgendwas wie genau diese Nummer. Das soll es auch zum Thema Superman einfach mal gewesen sein, weil, wie gesagt, mein Kommentar dazu einfach ist einfach, komm, ja, ist nicht wirklich gut. Dann habe ich mein zweites Thema und das ist die DC Eagle Moss Collection. Und zwar genauso wie Hachette das vor ein paar Jahren oder Hachette oder weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Das ist, glaube ich, auch ein britischer Verlag oder irgendwie sowas, kein Plan. Das vor ein paar Jahren gestartet hat mit dieser Marvel Collection, ist jetzt tatsächlich endlich diese Eagle Moss Collection im Januar 2015 gestartet. Und das erste Einsteigerbuch war eben der erste Teil von Hush, die ersten vier Hefte. Und ich habe es hier im Schrank stehen, ich habe es noch nicht gelesen, weil ich derzeit noch am Überlegen bin, ob ich mir davon auch noch den zweiten Band hole, den es für, ich glaube, 8,99 gibt, also auch noch relativ günstig. Somit käme ich also für, ich glaube, 14 Euro an den kompletten Hushband mit allen 8 Heften. Ich bin mir noch unsicher, ob ich mir das wirklich noch besorgen soll. Ich bin tatsächlich ein bisschen mehr begeistert von den DC-Büchern als von diesen Marvel-Büchern, einfach weil die fühlen sich irgendwie besser an. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also der Umschlag in diesen Hachette-Bänden, der fühlte sich irgendwie matschig an. Irgendwie so ein bisschen schwammig, ein bisschen weich. Das war nicht wirklich ein Hardcover. Das fühlte sich also haptisch einfach nicht so schön an. Und dann hatte ich dann jetzt vor ein paar Wochen zum ersten Mal eben diesen Eagle Moss-Band in der Hand und hatte wirklich das Gefühl, ein wertiges Hardcover zu haben. Die Seiten in den Hachette, keine Ahnung, Hachette-Bänden, die waren halt auch, also gerade in den ersten Ausgaben besonders wellig und das war eine Reaktion, die man also auf vielen Seiten gelesen hat zum Start von diesen Hachette-Bänden, dass das Papier einfach total wellig war und wohl irgendwie nicht vernünftig abgetrocknet ist, bevor es gedruckt wurde oder gebunden wurde, keine Ahnung. Und insgesamt macht dieser Eagle Moss Band einfach einen besseren Eindruck. Was ich vom Konzept ganz cool finde, ist, dass du am Ende von diesen Eagle Moss Bänden immer noch ein klassisches Abenteuer mit diesem Helden hast. Das heißt, hast du halt ein Batman-Heft, hast du dein altes Batman-Heft drin. Im ersten Hushband ist es, glaube ich, Detective Comics Nummer 27, eben diese Batman-Geschichte. Die ist natürlich jetzt im letzten Jahr besonders deutlich nochmal rumgereicht worden. Ich habe die, glaube ich, inzwischen 3 oder 4 Mal in Print in meiner Sammlung. Einmal, glaube ich, als das Batman-Day-Heft aus Amerika, dann nochmal im Batman-Day-Heft aus Deutschland. Das war ungefähr ein halbes Jahr auseinander. Und dann eben jetzt nochmal in dem ersten Eagle Moss-Band. Ich finde die Idee aber interessant, um den Leuten eben auch zu zeigen, woher kommt diese Figur. Und das zieht sich also wirklich durch alle dieser Eagle Moss Bände durch, dass du am Anfang eben eine moderne Sammlung hast, also meistens dann wirklich so eine abgeschlossene Handlung hast und dann am Ende eben, wie soll ich das sagen, eben nochmal so eine alte klassische Golden Age, meistens ist es Golden Age, manchmal auch Silver Age Geschichte hast, bei den Charakteren, wo sich's eben anbietet. Es gab einen kurzen Überblick über die ersten, ich glaube, 10 Bände in dieser Eagle Moss Collection. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da sind für mich also wirklich überhaupt keine großen Highlights dabei, weil ich als intensiver DC-Leser natürlich das allermeiste davon schon kenne. Ich habe mit, oh Gott, ich weiß gar nicht, mit wem ich da gesprochen habe, aber neulich mit jemandem von MeComics dann auch diskutiert. Der Redakteur, den ich da also in der Situation am Draht hatte, dann sagte, ja, ihn würde da Harley Quinn komplett verwundern. Und ich habe dann auch wirklich so gesagt, nee, also ganz ehrlich, ich finde das überhaupt nicht verwunderlich. Und innerhalb der Diskussion haben wir dann eben auch sinnvoll herausgearbeitet, dass das Harley Quinn eben derzeit bei DC in Amerika halt eine der am meistverkauften Serien ist. Also Harley Quinn ist dauerhaft unter den Top 20 Serien. Als ich dann auch gefragt habe, so, weil der Redakteur eben sagte, er würde sich wundern, dass es eben nicht Aquaman oder Flash ist unter den ersten 10 Bänden, da habe ich dann mal ganz provokativ gefragt, ja, welche aktuelle Serie oder welche Serie von Flash, welches Trade Paperback von, nee, gar nicht wahr, welches Paperback von Aquaman er dann da sehen wollte. Und dann sagte er dann relativ schnell eben auch, ja, warum denn nicht der aktuelle Run von Geoff Johns? Der hat, glaube ich, da auch die ersten 13 Hefte geschrieben oder sowas, die habe ich auch gelesen, die sind okay. Das ist wäre ein Kandidat für eine Veröffentlichung, aber das ist eben noch sehr aktuell und wir brauchen uns nicht darauf, oder wir brauchen nicht darauf hoffen, dass innerhalb dieser Eagle Moss Collection allzu bald New 52 Material verwendet wird. Auch wenn Panini in der Vergangenheit, was dann der MeComics Redakteur dann auch richtig sagte, in der Vergangenheit oft auch parallel zu Hachette Marvel-Dinger rausgebracht hat und wirklich ungefähr zur gleichen Zeit, vielleicht einen Monat früher, einen Monat später, je nachdem, aber es hat sich manchmal wirklich überschnitten. Auch wenn das wirklich so gewesen sein mag, das waren teilweise halt einfach auch alte Sachen. Und so Extremis, diese Iron Man-Geschichte, da war gerade damals auch der Film im Kino, dass Panini nochmal hingeht und sagt, na komm, wir bringen das selber nochmal raus. Obwohl es auch gerade irgendwie fast zeitgleich bei Hachette rauskommt, das kann ich schon verstehen, weil man da ja natürlich in einem vernünftigen Paperback, was man nochmal ordentlich ausstattet mit Bonusmaterial, durchaus nochmal den ein oder anderen regulären Comicleser erreichen kann. Panini ist in dieser Eagle Moss Collection genauso verwoben, wie es auch bei Hachette schon der Fall war, eben weil die für Europa eben die Verwertungsrechte für Marvel und DC eben haben, also eben nicht nur für, dennoch denke ich nicht, dass sie ihre eigenen Veröffentlichungen dadurch gefährden, dass man aktuelles Material, was man ja gerade erst aus Amerika lizenziert hat, dann nochmal mehr oder weniger, zumindest sehr zeitnah, über diese Eagle Moss Collection eben auch nochmal rausbringen lassen. Das ist wahrscheinlich lizenzrechtlich nochmal wesentlich komplizierter, wie das also alles wirklich zusammenhängt, aber im Grunde genommen wird es das sein. Und ich gehe auch wirklich nicht davon aus, dass wir allzu bald New 52 Material dort sehen werden, denn es gibt noch viel älteres Zeug, was man dort veröffentlichen kann. Wie gesagt, von den ersten 10 Sachen, die dort veröffentlicht worden sind, bin ich oder rausgegeben worden sind, war ich wirklich ein bisschen, ich will nicht sagen enttäuscht, aber das war jetzt auch nicht so unbedingt der große Bringer. Von Harley Quinn ist es eben die Serie von 2000 von Jimmy Palmiotti und ich glaube Amanda Conner. Wenn mich nicht alles komplett täuscht. Ich finde, das ist ein guter Start für Harley Quinn. Das sind auch wirklich sehr gute Comics. Ich kenne den kompletten Run. Das sind wirklich gute Comics. Würde mir wünschen, dass die auch wirklich das Durchhaltevermögen haben und dann auch ein paar Hefte mehr rausbringen und nicht nur eine Storyline. Ja, vielleicht wird es einfach wirklich bei diesem einen Band bleiben. Mal gucken, wie das da weitergeht. Ich habe mich auch noch nicht informiert darüber, was international in diesen Eagle Moss Collections rausgekommen ist. Die gibt es ja dann auch in anderen Ländern. Und genau wie die Hachette-Sammlung eben auch nicht nur in Deutschland rausgekommen ist, sondern ich glaube auch in Großbritannien und noch in anderen europäischen Ländern. Ich sehe eben für diese Eagle Moss, genau wie für diese Hachette, Sachen eben auch keine regulären Comicleser angesprochen, sondern wirklich Sammler, die wirklich sagen, okay, was könnte ich jetzt sammeln? Okay, ich sammle jetzt mal diese Comicreihe zusammen. Und vielleicht für die Leute, die so ein bisschen ihre Comicsammlung aufbessern wollen und sagen wollen, okay, ich will jetzt vielleicht bei DC einsteigen, wo kann ich anfangen? Und dafür sind diese ersten 10 Bände auf jeden Fall geeignet. Da sind halt wirklich so Sachen dabei wie Superman, Green Lantern, Batman, also ist eine Menge Batman dabei. Und Du bekommst dann da einfach tatsächlich auch einen Grundstock an Charakteren geliefert, die aktuell für DC sehr wichtig sind. Aber wie gesagt, wenn ihr aktuelle Veröffentlichungen sucht, sucht die nicht bei Eagle Moss. Da werdet ihr nicht fündig werden. Preislich sind die mit 12,99 genauso günstig wie die Marvel-Dinger. Und wenn man sich da auf ein ähnlich ausgewogenes Programm freuen kann wie bei diesen Hachette-Dingern, dann wird man dort auf jeden Fall ein paar Klassiker bekommen. Das ist auf jeden Fall sicher. Ja, für die Aufstockung der eigenen Comic-Sammlung, wenn einmal so ein Band fehlt und sagt, komm, ich möchte mal Secret Wars lesen, wie es jetzt bei Hachette der Fall war, die auch so alte Klamotten wie Secret Wars in zwei Bänden rausgebracht haben, dann kann man das mal machen. Im Grunde genommen sollte man sich aber mal umgucken und vielleicht mal nach einem alten Trade Paperback gucken, denn auch bei Secret Wars war das so, da habe ich dann für 13 € mal auf dem Flohmarkt das alte Panini Paperback gefunden aus dem Jahr 98 oder sowas. Und das hat mich, wie gesagt, einmal 13 € gekostet und nicht zweimal 13 €. Und der Zustand war halt auch noch niegelnagelneu und ich habe es jetzt im Regal stehen und na mein Gott, es ist genauso auf Deutsch und Thema eben durch. Aber das muss man dann preislich selber für sich vereinbaren. Was ich ganz interessant fand, es gibt in diesem Eagle Moss Abo einen Deal, den du irgendwie abschließen kannst, wenn du da irgendwie 50 Cent oder 1,50 €, ich weiß gar nicht mehr, wie viel das genau war, mehr zahlst pro Buch, bekommst du eben nochmal drei dicke Green Lantern Bände hinterher, also irgendwie Prelude to oder Road to Blackest Night und dann eben zwei Bände oder ein Band Blackest Night und dann ein Sinestro Corps War oder irgendwie sowas. Das sind also wirklich nochmal ein paar dicke Oschis. Ich habe beides inzwischen auch gelesen. Da sollte man sich überlegen, ob man das nicht vielleicht nochmal dazu kauft. Aber wie gesagt, auch da sollte man mal nachrechnen. Möchte man wirklich alles haben aus dieser Sammlung? Möchte man das komplett im Regal stehen haben? Oder geht es einem da wirklich nur um so ein paar Ausgaben? Und naja, man sollte sich also wirklich dann nochmal im Antiquariat, im örtlichen Antiquariat umgucken, ob man dort vielleicht nicht nochmal ja, eine Trade-Paperback-Ausgabe findet, die vielleicht ein bisschen abgegriffen ist, aber dafür nur 5 € kostet. Wenn es einem also wirklich nur um dieses Comic geht und gar nicht um einen guten Zustand oder um das vollständig haben von so einer Reihe, dann sollte man vielleicht um diese Eagle Moss Collection eben auch einen Bogen machen, weil das ist wirklich für Sammler gedacht, die auch wirklich das von vorne bis hinten durchsammeln wollen. Deswegen auch dieser Buchrücken, der ähnlich wie beim lustigen Taschenbuch dann eben auch so eine ganze Reihe, ich glaube, das ist J.G. Jones, der da im Hinter, der dann die ganzen Charaktere gemalt hat, dann eben das dicke DC-Logo in der Mitte. Was anderes ist das halt auch nicht und das ist wirklich was für Komplettisten und nicht für Comicleser im Grundsätzlichen. Das ist so ein bisschen meine Bottomline dazu. So, dann habe ich jetzt hier noch mein drittes Thema und das ist eine kurze Preview zu DCs Convergence. Ich will gar nicht auf jedes Heft eingehen, weil mir dazu die Zeit und auch die Lust fehlt, weil nach und nach jetzt auch eben die nach und nach eben jetzt auch die Stories bekannt werden, was alles so passiert. Was ich ganz interessant finde, ist, dass man also wirklich weit in die Vergangenheit des DC-Universums zurückgeht, dass in der Hauptserie, wir gehen mal durch die Hauptserie durch, und zwar da haben wir jetzt im ersten Heft, also wir reden jetzt hier über Convergence Nummer 1. Die 0 habe ich jetzt gar nicht hier dabei stehen, die kommt da, glaube ich, auch schon im Ende März raus. Genau, in Convergence 1 hast du eben die Charaktere von Injustice aus dem Videospiel. Dann hast du in jetzt muss ich mal eben wieder schauen. Ja, gut, da haben wir jetzt dann hast du, was ich ganz interessant finde, in Ausgabe 4, Travis Morgan, aka Warlord, was eben auch eine 70er-Jahre-Serie war von DC. Da geht man nochmal zurück. Und in einer Serie wird man dann auch Bekanntschaft machen mit den Figuren aus Stanleys Just Imagine. Und das finde ich also wirklich wahnsinnig interessant. Just Imagine, ich will da nicht so weit vorgreifen, aber Just Imagine ist ja auch eine Parallelerde innerhalb des Multiverses. Aber da gehe ich dann drauf ein, wenn ich über das Multiverse spreche, wie das alles genau läuft, erfahrt ihr dann auch nochmal am Ende der Sendung. Genau. Dann gehe ich nochmal eben durch einzelne Serien durch. Eine Serie, die ich wahrscheinlich mir auch in Print holen werde, ist Convergence Harley Quinn, zwei Hefte. Das ist eben die Reihe, in der Harley Quinn gegen Captain Carrot kämpft. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und dann kommt wirklich lange gar nichts und alles andere geht mir auch so ein bisschen am Allerwertesten vorbei, weil ich halt eben auch nicht so dieser Typ der DC-Fanboy bin. Genau. Eine Sache, die ich noch ganz interessant fände, wäre tatsächlich Convergence Justice League International, weil das eben diese ja, Keith Giffens JLI ist. Aber auch da bin ich mir halt nicht so sicher, weil es ist geschrieben von Ron Mars und Mike Manley gezeichnet. Und weiß nicht, wenn das jetzt wenigstens noch Keith Giffen wäre, der da vielleicht sogar mal so Kui-Kui-Kui macht, keine Ahnung. Aber du hast hier eben den Martian Manhunter, Fire, Red Tornado, in der Mitte Captain Atom, Bumm, du bist tot, Blue Beetle und Ice eben auf dem Cover. So, das ist schon, also bis auf Booster Gold, der dann natürlich irgendwie fehlt. Sind also alle Charaktere drauf. Dann geht's für mich, also das wäre so halb interessant, wäre Superboy Nummer 1 von Fabian Ichiza, gezeichnet von Carl Moline oder Moline und José Marzano Jr. Genau. Und das ist eben der klassische 90er Jahre Superboy Don't Mess with the Ass. Ich habe das Cover von dem Heft im Moment als Hintergrundbild für meinen Tablet-Computer, weil ich finde das wirklich cool. Das wäre noch eine Serie, die mich interessiert, aber das ist jetzt auch nicht unbedingt eine Serie, wo ich dich jetzt haben möchte, einfach weil der kämpft dagegen den Superman von Kingdom Come. Ich finde dieses ganze Crossover-Ding ein bisschen komisch. Da rede ich aber gleich nochmal drüber. Da kommt auch dann mal so lange Zeit gar nichts, was mich also dann interessieren würde. Ich finde das Cover zu Hawkman Nummer 1, Convergence Hawkman Nummer 1, ganz interessant. Das ist geschrieben von Jeff Parker. Ich bin so ein kleiner Jeff Parker Fanboy geworden. Wann immer ich ein wirklich gutes Heft gelesen habe, habe ich hinterher festgestellt, okay, es ist Jeff Parker. Und der hat mir also in der Vergangenheit sehr gut gefallen. Ich erkenne auch seinen Schreibstil inzwischen. Also das hat mich auch ganz fertig gemacht. Ich habe mal irgendwie eine Anthologie-Ausgabe zu Fear Itself gelesen und wo so kleinere Geschichten drinne waren und ich dachte, ey, der Schreibstil kommt mir bekannt vor von diesem Heft und guckte dann in die Credits und dann war es plötzlich Jeff Parker und ich dachte, boah, krass. Na, das konnte man also tatsächlich irgendwie merken. Alleine wie das Heft geschrieben war, das fand ich schon sehr krass, dass also Jeff Parker wirklich so einen wiedererkennbaren Stil hat. New Teen Titans, na, eigentlich auch nicht. Dann geht's auch wieder lange weiter, ohne dass mich da irgendwas großartig interessiert. Blue Beetle Nummer 1, das ist eben hier diese Convergence Erde 4, also nicht die Multiversity Erde 4, die nochmal anders aussieht, aber eben der klassische Bumm, du bist tot und der klassische Question eben und eben auch der klassische Blue Beetle, aber auch da fehlt irgendwie Booster Gold, auch wenn Booster Gold nie auf Erde 4 gewesen ist, aber Blue Beetle, Ted Kord immer mit Booster Gold, keine Ahnung. Dann kommt so ein bisschen mein Highlight in der Serie, Convergence, nämlich Convergence Booster Gold. Das ist eine Reihe, auf die freue ich mich wirklich. Das sind also wirklich zwei Hefte, eben die beiden Booster Gold Hefte, auf die ich wirklich Bock habe, weil Booster Gold eigentlich eine Figur ist, zumindest in der derzeitigen Kontinuität, die also wirklich so den Bruch zur No 52 halbwegs vernünftig, ja, unbeschadet auch überstanden hat. Und wie gesagt, wir haben es hier, und das haben wir ja in Futures End schon gesehen, mit zwei verschiedenen Booster Golds zu tun aus zwei verschiedenen Kontinuitäten. Und das ist hier eben auch der Fall, dass du hier also einen Booster Gold hast und sein zukünftiges Selbst. Und da wird man also nochmal erfahren, wie es mit Booster Gold in dieser Kontinuität weitergeht. Das ist geschrieben von Dan Jurgens, was ich sehr geil finde, weil das ist einfach wirklich der Autor, der mit Booster Gold eben auch, also ich würde sogar so, es ist ja auch sogar so, dass der Dan Jurgens Booster Gold erfunden hat. Das ist ja seine Figur. Was ich in der Hauptstory am schönsten finde, ist, dass wir eben auch wieder Bekanntschaft machen werden mit Rip Hunter und den anderen Time Masters treffen werden, die also aus der alten Kontinuität eben in Convergence übergegangen sind und da eben auch Booster Gold zu haben innerhalb dieser Geschichte, finde ich einfach wahnsinnig schön. Booster Gold hatte ja jetzt in Futures End selber gar nicht so viel zu tun. Es gab eben dieses eine Heft, diesen einen Auftritt und darüber hinaus hat man ihn ja gar nicht gesehen. Ein Heft, wo ich so überhaupt nichts mit anfangen kann, ist eben das Crime Syndicate Heft, weil ich mich einfach frage, ja, ich weiß auch nicht, was das da soll. Dann hat man noch so ein paar andere Hefte, was haben wir hier, JSA ist noch mit dabei, eben die auch klassische. Was ich ganz interessant finde, ist Plastic Man and the Freedom Fighters, klassische Erde X eben nicht die neue Erde X. Die haben ein bisschen jetzt, die kommt, glaube ich, dann auch im nächsten Multiversity-Heft, kommt diese neue Erde X, aber da ist Plastic Man, glaube ich, gar nicht dabei. Das ist also die alte Erde 10, Erde X, die Quality-Erde eben, mit den Quality-Charakteren. Uncle Sam, The Ray, Phantom Lady. Und das sind eben genau die Charaktere, die auch in die Public Domain übergegangen sind. und ja auch in so Serien auftauchen wie, also da war ich neulich ganz erstaunt, als ich das gesehen habe. Ich habe nämlich angefangen, Savage Dragon zu lesen, und ich glaube, im Falle von Uncle Sam und der Phantom Lady ist es zumindest schon mal so, die sind in die Public Domain übergegangen und die treten eben auch unverändert dort auf, was ich ganz interessant finde. Und auch der klassische Golden Age Daredevil, der dort eben auch eine Rolle spielt, dieser rot-schwarz oder rot-blau, ich weiß gerade gar nicht, gefleckte Superheld, die treten da also unverändert mit den alten Kostümen auf, und ich fand das ein bisschen so ein, ja, so ein Bruch in meinem Kopf. Das war irgendwie so, was konnte ich nicht wirklich parsen, dass da plötzlich eben in Anführungszeichen DC-Charaktere in einem Imageheft rumlaufen. Aber wie gesagt, die sind im Public Domain, und deswegen wird DC sich das auch nicht nehmen lassen, die nochmal zu benutzen. Ich freue mich auf einen neuen Auftritt von Plastic Man, der hier also auch wirklich zentral benutzt wird. Muss ich nochmal überlegen, ob ich mir das im Print holen muss, aber da gucke ich auf jeden Fall mal rein. Interessant ist tatsächlich World's Finest. Das war eine Sache, da hatte ich Max auch drauf angesprochen in unserer ersten größeren Convergence-Sendung, ob er sich eben vorstellen könnte, dass auch Comic-Schaffende hier auftauchen. Oder ist es tatsächlich so, hier wird also ein Cartoonist zumindest auftauchen, der heißt Scribbly Gibbet. Das klingt aber irgendwie auch erfunden, keine Ahnung. Naja, wie gesagt, das sind also dieser Bruch Comics und Comic-Schaffender, der wird also auch in Conversions gemacht, wie es eben damals auch klassisch war in den Crisis-Geschichten. Ansonsten finde ich also wirklich wenig Hefte wirklich interessant, und selbst von den Heften, die ich interessant finde, werde ich mir wahrscheinlich auch nur das Wenigste holen. Also es ist auch nicht wirklich jetzt, also die Hefte, die ich mir garantiert holen werde, sind Booster Gold und eben dieses eine Harley Quinn-Heft, wo sie gegen Captain Carrot kämpft, weil es ist auch tatsächlich der klassische alte Captain Carrot aus den 80er Jahren und eben nicht der neue Multiversity Captain Carrot mit dieser zukünftigen, mit dieser, ich finde die neue Rüstung, ich finde das neue Kostüm wirklich cool, aber im Grunde genommen, das hätte nicht sein müssen. Jetzt gucke ich gerade mal eben auf die Zeit und ich merke, ich werde gerade wieder sehr lang. Deswegen springe ich jetzt auch gleich mal zum nächsten Thema, das wäre damit eben auch abgehandelt. Und zwar möchte ich noch einen kleinen kleines Preview in Richtung Gratis Comic Tag und Free Comic Book Day wagen. Und zwar wird es so sein, Tobi und ich haben da länger dran überlegt, ob wir dieses Jahr wieder auf Tour fahren. Und im Grunde genommen, als ich dann das Programm vom Gratis-Comic-Tag gesehen habe, was mich also wirklich wahnsinnig enttäuscht hat. Also ich kann das echt nicht in Worte fassen, wie sehr ich vom Programm des diesjährigen Gratis-Comic-Tags wirklich enttäuscht bin. Da sind also wirklich nur eine Handvoll wirklicher Highlights dabei. Panini wiederholt das, was sie jedes Jahr machen, nämlich im Prinzip bei Marvel einen großen Event anzustoßen. In dem Fall ist es, glaube ich, Access. Und im Falle von DC bringen sie dann halt eben das gratis DC-Heft vom letzten Jahr raus, nämlich das Futures End Null-Heft, was aber, glaube ich, auch schon in dem Futures End Sammelband drin ist. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, es müsste da drin sein. Und ich begreife halt nicht, warum die das dann nochmal als kostenloses Heft verteilen. Ich finde es also total dämlich. Ich meine, das wäre in dem Sammelband drin, Futures End im ersten Jahr. Jedenfalls, das hauen sie nochmal raus. Also auch keine große Überraschung für deutsche Leser. Ja, okay. Aber für einen Comic-Leser, der einfach dann auch merkt, so, okay, vielleicht kann ich mich mal woanders noch umgucken, ist also dieses ganze Programm wirklich eine Enttäuschung. Ich habe mir also rausgeschrieben, das Weißblech, nee, gar nicht, war nicht Weißblech, das gibt's dieses Jahr gar nicht. Es gibt kein Weißblech-Horrorheft dieses Jahr. Fand ich ein bisschen schade. Es gibt aber U-Comics, gibt es, und dann habe ich mir noch so anderen Kram, also U-Comics möchte ich auf jeden Fall haben, dann habe ich noch so anderes Zeug mir rausgesucht, wo ich gedacht habe, okay, da gucke ich mal rein. Aber im Grunde genommen war ich vom Gratis-Comic-Tag-Programm dieses Jahr also wirklich enttäuscht. Und wahrscheinlich wird dann auch U-Comics das einzige wirkliche Highlight bleiben. Beim Free Comic Book Day sieht es ein bisschen anders aus. Da ist es also so, da habe ich ein paar Highlights. Und zwar ist es so, dass Image eine neue Serie startet namens Savage Dragon Legacy. Ich habe das ja eben schon mal erwähnt, dass ich eben jetzt auch so langsam anfange, Savage Dragon zu lesen, weil die Serie mich also wirklich, ich habe die 200 gelesen, weil wo ich gedacht habe, okay, welchen besseren Einstieg gibt es in eine neue Serie als eine Jubiläumsausgabe? Die war zwar ein bisschen teuer, da habe ich gesagt, nee, komm, ne, da gibst du dir mal 100 Seiten, und da war wirklich alles drin, was dieses Universum ausmacht. Und ich bin dann eingestiegen, ich glaube bei Heft 190 oder 193, das war, glaube ich, die erste Ausgabe Malcolm Dragon, mit dem Sohn von Savage Dragon, der da jetzt auch die Hauptrolle übernimmt. Und Savage Dragon Legacy ist eben eine neue Reihe, und da gibt es am Free Comic Book Day eben die erste Ausgabe. Dann gibt's, Oh, ich weiß gar nicht, welcher Comic-Verlag das macht, das habe ich mir gar nicht dazu geschrieben. Grant Morrison's Stanley's Chakra The Incredible. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber die Namen Grant Morrison und Stanley sind da drin und das Wort Incredible, das kann nur großartig werden. Dann New England Comics macht wieder das alljährliche The Tick Comic, das freue ich mich auch schon wieder drauf, weil das ist immer schön, schön bescheuert. Spoon! Genau. Red 5 Comics macht dieses Jahr Bodhi Troll and Friends. Das Heft hieß letztes Jahr noch Atomic Robo and Friends. Atomic Robo und Red 5 haben gerade so die Zusammenarbeit beendet. Das heißt, die sind, die gehen noch nicht wirklich getrennte Wege, aber die Figur ist eben nicht mehr dort im Roster. Das heißt, die holen ihr zweites Zugpferd raus, nämlich Bodhi Troll. Das heißt, es gibt auch dieses Jahr wieder ein neues Bodhi Troll Heft. Ich bin gespannt, vielleicht gibt es endlich dieses Jahr auch mal eine neue Ongoing. Das würde mich sehr freuen. Valiant, was ja so ein bisschen mein Lieblingsverlag geworden ist im Moment, weil die einfach tolle Charaktere haben, gibt ein 25 Jahre Jubiläumsheft raus. Die gibt's eben schon seit 1990, ungefähr um den Dreh. Da sind die damals angefangen und haben so Super Mario Comics rausgebracht. Den Band habe ich hier übrigens auch rumliegen. Sehr, sehr cool. Das ist eins von den Heften, was ich noch haben möchte. Und dann gibt's, ich glaube, von Top Shelf, ich glaube, es ist Top Shelf, gibt's The Motorcycle Samurai, da habe ich zwei Digitalausgaben, die es bei Comixology mal umsonst gab. Das ist total abgedreht und bescheuert. Das macht auch wirklich sehr viel Spaß. Und insgesamt finde ich den Free Comic Book Day dieses Jahr also wieder sehr abwechslungsreich und schön. Und wie gesagt, das sind so jetzt mal, wie viele sind das? 6 Hefte, wo ich gesagt hätte, okay, das sind meine Must-Haves. Tobi und ich werden dieses Jahr wieder beim Comic Room bestellen zum Free Comic Book Day, um dort eben auch wieder mal einen großen Haufen Gratis-Hefte abgreifen zu können zum Free Comic Book Day. Und ich glaube, den Gratis-Comic-Tag, den werden wir dieses Jahr einfach mal ignorieren. Also wie gesagt, die 2, 3 Hefte, die ich mir vorstellen könnte, die ich haben möchte, vom Gratis-Comic-Tag, die kann ich mir dann auch hier in Rheine beim Comic-Shop, beim Comic-Planet dann eben besorgen. Und da brauche ich dieses Jahr nicht auf Tour fahren. Wir fahren aber dennoch auf Tour am 9. Mai, was ja auch mein Geburtstag sein wird. Wir fahren aber dennoch auf Tour, allerdings nicht mehr nach Köln. Wir werden keine so weite Reise mehr unternehmen wie letztes Jahr nach Köln, weil das war einfach nur noch stressig und scheiße. Und dementsprechend haben wir dieses Jahr eine Tour geplant. Wir werden nach Münster fahren, zum Schwesternladen des Rheinenser Comic Planets, nämlich da zum Münsteraner Comic Planet. Und dann fahren wir nach Osnabrück, gehen dann da eben auch zum Osnabrücker Schwesternladen des Comic Planets und entern dann die 9. Kunst und toben uns dann unten im Keller so ein bisschen aus. Also wir waren vor 2 Jahren schon in Osnabrück zum Gratis-Comic-Tag und haben dann unten einfach nur reingeguckt und ich habe fast angefangen zu heulen, weil ich nicht mehr genug Geld mit hatte. Also ich hätte da unten so gerne Geld ausgegeben im Keller einer 9. Kunst und das hat mir echt wehgetan. Also die hatten da so viel alten 90er Jahre Dino- und Panini-Kram. Also da hätte ich mich tot kaufen können, also im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich hatte einfach nicht mehr genug Kohle. Und das wird dieses Jahr ein bisschen anders sein. Wir legen Geld an die Seite, geben da ordentlich Kohle aus und ja, also ich freue mich auf die Fahrt schon mal sehr, sehr, sehr. Wie gesagt, 9. Mai dann in Osnabrück zum Gratis-Comic-Tag. Genau, das sind auch so die einzigen Stationen, die wir da anfahren werden. Also nicht mehr so großartig andere Läden, sondern nur eben diese 3 Stationen. Und das reicht dann aber auch, nochmal so einen Aufriss zu machen, um bis nach Köln zu fahren. Also Tobi sagte auch, also wenn man nochmal nach Köln fahren möchte, dann aber wirklich als Tagesreise. Und wir haben uns ja auch im Pin-Up-Comic-Laden, haben wir uns ja auch wahnsinnig wohl gefühlt. Und ich meine, die hatten eigentlich, als wir da rausgegangen sind, hatten die schon seit 1,5 Stunden zu. Ne? Also, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe da noch echt Geld gelassen. 10er. Aber den hätten sie halt nicht verdient, wenn ich nicht da gewesen wäre. Sagen wir es mal so. Gut, das war auf jeden Fall jetzt die aktuelle Nerd-Nerd-Solo-Sendung. Wie gesagt, ich will das versuchen, so alle 2 Wochen weiterzuführen, dass alle 2 Wochen eine Nerd-Nerd-Nerd-Solo-Sendung erscheint. Die soll auch tatsächlich dann eine halbe bis eine Dreiviertelstunde lang werden. Wie geht's weiter bei Nerd-Nerd-Nerd? Nerd-Nerd-Nerd, das kann ich jetzt nochmal eben sagen, wird umgebaut zu einem Podcast-Network. Das heißt, dass die Marke Nerd-Nerd-Nerd bleibt enthalten. Nur der Nerd-Nerd-Nerd-Podcast selber hat noch dieses Comic-Thema. Die neue Sendung, die unser neuer Flaggschiff-Podcast werden soll, startet ab März mit einer neuen Nummer 0 in dem Fall. Das ist schon mal sicher, das haben Tobi und ich auch so abgesprochen. Heute ist der 6. Februar. Heute Abend werde ich mit jemand anderem noch sprechen über ein zweites großes Format und auch das startet dann wahrscheinlich irgendwann so im März, April und auch da werden wir uns dann wieder hören, wenn es soweit ist.